Wissen Sie was, Sie sind ein ganz großer Nestbeschmutzer. Also, Sie können bloß groß sein, dass ich weiter weg wohne, sonst können Sie was erleben. Wo wohnen Sie denn? Sowas in der reinschreiben. Wie können Sie sowas machen? Sowas in Franz Beckenbauer. So diffamieren, das gibt's doch gar nicht. Bilden Sie sich einig ein, wer Sie sind. Wir diffamieren, wen wir wollen. Wir arbeiten bisweilen gerne mit Schmutzzeitungen wie der Bild-Zeitung zusammen. Ich erinnere mich gerne an die WM-Bestechung, weil die Bild-Zeitung eigentlich erst einen ganz großen Skandal daraus gemacht hat in Deutschland. Wissen Sie was? Sie gehören gar nicht hier nach Deutschland. Sie sollten mal auswandern. Wohin? Ja, wohin? Möchte ich Ihnen lieber nicht sagen. Oh. Sie beschmutzen das Nest. Auf Wiedersehen. Am Anfang hat niemand verstanden, was unser Fax da eigentlich bewirkt hat. Alle rätselten und der DFB regte sich furchtbar auf. Franz Beckenbauer und Anwälte kamen ins Spiel. Wir haben das ja getan damals, um die FIFA und die Vergabe der Fußballweltmeisterschaften mit dem Ruch der Korruption in Verbindung zu bringen. Die FIFA hatte immer einen guten Ruf und Weltmeisterschaften dachten, viele im Land werden einfach so vergeben, ohne dass man da korrupt werden muss. Ja, guten Tag. Ich wollte Ihnen sagen, dass Ihre Reporter Schmierfinken sind und Ihre Satirezeitung eine Schande für Deutschland. Ernstfall-Satire. Satire-Magazine im Crashtest. Pardon, Titanic, Eulenspiegel. Feature von Rainer Link. Als die Welt noch eine Scheibe war, ging im Osten des zweigeteilten Deutschlands eine Zeitschrift für Humorfragen an den Start. Eulenspiegel hieß sie. Hervorgegangen aus dem Satireblatt Frischer Wind, das gleich nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetischer Presselizenz erschienen war. Der Eulenspiegel war ein Wunschkind, das sich im Verlauf von Pubertät und Adoleszenz allerdings nicht immer so entwickelte, wie es seine Väter und Mütter gern gesehen hätten. Aufmüpfigkeit hieß das Laster, das Redakteure und Karikaturisten teilten. Man hatte ja nur schlimme Jahre hinter sich. Viele kamen überhaupt erst aus der Gefangenschaft, die Älteren. Und wir Jüngeren hatten also ideale Startpositionen, dadurch, dass ja nur bestimmte Jahrgänge auch nicht mehr da waren. Dann kam 56 ja der 20. Parteitag der KPdSU, wo Khrushchev mit Stalin aufräumte, dachten wir. Und da hatten wir natürlich unheimliche Illusionen, was wir mit der Satire anschließend alles fabrizieren könnten. Harald Kretschmar, Jahrgang 1931, schwang von Anfang an den Zeichenstift für das Vierfarb-Magazin. Zwei Jahre später fand Renate Holland-Moritz mit nur 21 Lebensjahren in die Eulenspiegel-Autorenriege. Für sie sprach eine einzige Kurzgeschichte, die sie an den Literaturredakteur Hans-Georg Stengel geschickt hatte. Ein Text, der auf Anhieb gefiel und deshalb gleich ins Heft gehoben wurde. Und ich könne, das war die typisch stengelsche Formulierung, so ich in angemessenen Grenzen hübsch sei, gelegentlich bei ihm vorsprechen. Und dann habe ich mir ein neues Kleid gekauft und dann bin ich noch zum Friseur gegangen und dann bin ich da zitternd aufgeschlagen. Und dann hat er gesagt, ja, also wir fühlen uns hier auch der Förderung junger Talente verpflichtet. Und da hat er gesagt, also wenn Sie wollen, das ist eine harte Schule hier, aber wenn Sie die durchstehen, dann könnte das was mit uns werden. Und dann hat er mir diese entscheidende Frage gestellt. Können Sie dichten? Ich habe gesagt, das ist mir furchtbar peinlich bei mir. Entweder es reimt sich oder es hat einen Sinn. Beides zusammen schaffe ich nicht. Und da hat er gesagt, dann können Sie bleiben. Dichten kann hier jeder Idiot. Es wurde die angekündigte Stengelsche harte Schule. Der Texte mit der Bemerkung, blamieren Sie sich damit lieber in einer anderen Redaktion, ablehnte. Renate Holland-Moritz, die später durch ihre Bücher, Filmvorlagen und besonders durch die Kinoeule Berühmtheit im Land erlangte, orientierte sich an den Klassikern, an Polgar, Kraus, Tucholsky. Und von Kurt Tucholsky stammt auch der millionenfach zitierte Satz, Satire darf alles. Versteht man diesen Satz als Appell an die Mächtigen, die Satire gewähren zu lassen, erhält die Aussage Sinn und Berechtigung. Als Zustandsbeschreibung, bezogen auf welche Epoche auch immer, hat Satire darf alles noch nie getaugt. Nicht vor 150 Jahren und auch nicht heute. Immer da, wo die Satire über den volkstümlichen Humor hinauswuchs, gesellschaftliche Verhältnisse anprangerte, den Regenten und ihre Nomenklatura auf den Pelz rückte, stand die Strafandrohung im Raum. Die Geschichte der frühen deutschen Satirezeitungen war auch immer eine Erzählung über Zensur, Verfolgung und Strafe. Und warum sollte es bei der Zeitschrift Eulenspiegel anders sein? Wir hatten Vorgespräche für Silvesterheft 57, 58. Und da hatte einer den Vorschlag gemacht, wie wäre es denn, wenn wir auf der Mittelseite alle Regierungsmitglieder per Karikatur. Und da haben wir alle gesagt, na also, das könnte man aber schön vergessen, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar. Und der Heinz Schmidt hatte sich dazu nicht weiter geäußert, kam aber am nächsten Tag und sagte, er habe gestern beim Kaffeetrinken den Ulbricht getroffen, habe ihm das erzählt. Und da hat der Ulbricht gesagt, wenn die einzelnen Mitglieder des Ministerrats nicht zu menschenverachtenden Fratzen verzerrt werden, wäre dagegen nichts einzuwenden. Ulbricht ist natürlich eine besondere Nummer, weil der ließ sich natürlich besonders gut karikieren. Das ist so wunderbar, was sich in so einem Gesicht abspielt. Und dann habe ich versucht, das darzustellen. Und dann habe ich gemerkt, wenn die Leute das angeguckt haben, haben sie, ach Mensch, ja, tatsächlich. Als es dann soweit war, ist er natürlich verpflichtet gewesen, zu den jeweils Konterfeiten hinzugehen. Die mussten das abnicken. Und dann ist der Harald Kretschmer gegangen zum Büro Ulbricht, um dem die Karikatur zu zeigen. Die wiederum war schon als Skizze in dem Sinne keine Karikatur. Also der Ulbricht sah ja nun wirklich nicht so aus, als dass man es noch hätte sehr verschlimmern können. Also er sah sehr freundlich aus auf der Skizze. Kretschmer scheitert aber bereits an Ulbrichts Vorzimmer Cerberus Otto Gottsche, der erbost ausrief. Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Dieses Monstrum soll mein Chef, soll der Genosse Ulbricht sein. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Und der Kretschmer ist noch zweimal da gewesen, jeweils wieder mit einer verbesserten Ausfertigung. Also so, dass der Ulbricht nun mittlerweile schon aussah wie ein Dressman. Und von Karikatur keine Rede mehr sein konnte. Dennoch befand Gottsche, dass es immer schlimmer würde und der große Meister damit nicht behelligt werden dürfe. Und dann hat der Heinz Schmidt zwei Tage vor Redaktionsschluss angerufen und hat gesagt, so, ich schicke euch jetzt den Harald Kretschmer noch ein letztes Mal. Wenn dann der Chef nicht sein Okay gegeben hat, dann erscheint diese Doppelseite ohne Ulbricht. Und da hat Otto Gottsche gesagt, das traut ihr euch nicht. Und da hat Heinz Schmidt gesagt, wetten das? Das Heft ist erschienen mit all diesen gekrönten Häuptern oder ungekrönten und ohne Ulbricht. Und natürlich hat sich die Westpresse sofort drauf gestürzt. Das war ja auch ihre verdammte politische Pflicht. Jedenfalls sind wir in der Situation da reingeraten, die hochgradig zugespitzt war. Naja, und nun hat aber mein Chefredakteur, das war der Beste, den wir jemals hatten, Heinz Schmidt, war wirklich der Inbegriff eines tollkühnen, frechen Satirikers. Und der hat sich dann öffentlich in einer anderen Zeitschrift darüber mokiert. Die Freie Welt machte auch eine Mittelseite, diesmal aber mit prominenten Zeitgenossen. Einer der prominenten Zeitgenossen war der Chefredakteur des Eulenspiegels, Heinz H. Schmidt. Der ließ sich fotografieren hinter seinem Schreibtisch und nahm für das Foto irgendetwas von dem Schreibtisch in die Hand. Und das war diese Ulbricht-Skizze. Und da hat der Heinz Schmidt zu diesem Foto gesagt, einmal im Jahr, immer am Jahresende, räume ich meinen Schreibtisch auf. Und dabei bemerke ich, wie viele Dinge sich im Lauf eines Jahres von allein erledigen. Und dabei hatte er aber die inkriminierte Ulbricht-Karikatur in der Hand, wurde damit fotografiert. Und das war selbst in dem miesen Zeitungsdruck, war die Ulbricht-Karikatur von mir immer noch deutlich erkennbar. Verantwortlich für diese Ausgabe war der bereits von der Wochenpost strafversetzte Rudi Wetzel, der gemeinsam mit seinem Kollegen das Foto akribisch vor dem Druck prüfte. Guck mal da drauf. Siehst du auch, was ich sehe? Beide mit Lupen. Guck da mal genau hin. Der Hans Frosch guckte hin und fing an zu lachen und sagte, hast du wirklich geglaubt, die hätten beim Eulenspiegel eine Karikatur von Walter Ulbricht? Das ist Bischof Dibelius. Und das war zu viel, das war zu starker Tobak. Hans Schmidt wurde dann ausgewechselt gegen einen anderen. Das sind die komischen 50er Jahre, wo ich immer sage, das ist voller Widersprüche gewesen. Finger weg von Unbekannten. Nicht die Gefahr herausfordern. Für Majestätsbeleidigung und groben Unfug bot das Strafrecht schon im ausgehenden 19. Jahrhundert Möglichkeiten, eine kritische Satire zu sanktionieren. Erstaunlich, der Medienhistorie sind nur 3 Fälle bekannt, in denen Satiriker tatsächlich ins Kittchen wanderten. Beim Kladderadatsch, dem Simplicissimus und dem Süddeutschen Postillon. Für Heinz Schmidt vom Eulenspiegel war eine glimpfliche Strafe vorgesehen. Er tauschte seinen Posten mit Peter Nelken und wechselte zum Nationalrat der Nationalen Front. Im Omnibus von Vilnius traf ich einst ein Rüsschen, dem griff ich an die Nüsschen. Er stöhnte wie ein Tiger, das hörte man bis Riga. Vom Tropenland über große Seen, bring ein Schiff und den Rundkaffee, bring vom Erdland Kopfler her, und Erdland Kaffee, Lestrade. 1962, als die Welt immer noch eine Scheibe war, gründete sich auch im Westen des zweigeteilten Deutschlands eine Zeitschrift zur Pflege der satirischen Kunst. Hans A. Nickel, ein junger Verlagsgründer ohne Geld, ohne Beziehungen, ohne Autoren, aber von einem atemberaubenden Tatendrang besessen, wollte die junge Bundesrepublik durch satirisch-literarische Texte aufrütteln. Er hatte sich bereits einen Namen ausgedacht. Pardon sollte auf dem Titelblatt prangen. Dazu ein Teufel, der seinen Hut lupft. Für den Leitartikel hatte sich Hans A. Nickel einen berühmten Schriftsteller ausgeguckt, der aber von seinem Glück noch gar nichts wusste. Erich Kästner. Da habe ich erfahren, denn der lebt in München. Der sitzt auch immer in dem Café sowieso an der und der Straße. Da bin ich nach München gefahren und habe diese ganze Straße abgesucht, in jedem Café. Und da bin ich zu ihm an den Tisch, habe mich vorgestellt. Und er war sowas von mürrisch, das war furchtbar. Und da habe ich gesagt, zu mir müssen Sie aber gar nicht so unfreundlich sein. Denn Nickel hatte eine tolle Geschichte anzubieten. Er hätte als junger Pimpf im Auftrage der örtlichen Nazi-Organisation gegen Leute wie Kästner eigentlich vorgehen müssen. Einmal im Monat mussten wir von Haus zu Haus ziehen und herauskriegen, ob dort Leute leben, die Bücher von Antifaschisten haben. Und die sind dann weggenommen sind und verbrannt worden. Ne? Und so kam ich auch bei einem Besuch an ein Buch vom Erich Kästner. Emil und die Detektive landeten nicht in den Flammen der Bücherverbrennung. Wenn Sie wüssten, was ich im Krieg für Sie getan habe. Ich habe dieses Buch von Ihnen geklaut und habe das gelesen und war so beglückt, dass ich gesagt habe, nach dem Krieg musst du den Kerl mal kennenlernen. Kästner war ob dieser Geschichte gerührt und schrieb prompt das Editorial der ersten Pardon-Ausgabe. Es gibt noch Märchen, die dann das Schicksal. Damit hatte Nickel einen ersten Prominenten, mit dem es ihm künftig leichter fiel, andere Autoren zu locken. Etwa Martin Walser oder Günter Wallraff, Hans Magnus Enzensberger, Loriot, Ephraim Kishon und Hans-Dieter Hüsch. Seid gut zu den Armen, wenn ihr die nicht hättet, würden euch die Rucksäcke dauernd runterfallen. Nur zum Beispiel. Die erste Pardon-Ausgabe enthielt einen harmlosen Cartoon, der nackte Menschen Sekt trinkend und feiernd in einem Vorortzug zeigte. Der Volkswartbund, eine Vereinigung katholischer Hardcore-Sittenwächter, beantragte, das Heft verbieten zu lassen. Erfolglos. Aber der Werbeeffekt für das neue Magazin war in Mark und Pfennig kaum zu überschätzen. Auch fortan war die Justiz der zuverlässigste und effektivste Werbeträger der jungen Satirezeitung. 18-mal wurde Pardon allein von Franz Josef Strauß, dem CSU-Vorsitzenden und zeitweiligem Verteidigungsminister, verklagt. Und jedes Mal obsiegte die Satirefreiheit. Hans A. Nickel und seine kleine Redaktion verstanden sich als Pazifisten und konsequente Gegner der Wiederaufrüstung der Bundesrepublik. Der Adenauer, der hat gesagt, wir brauchen neues Militär und dazu nehmen wir uns als erfahrene Leute die alten Generäle. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die Leute, die also die größten Kriegsverbrechen mit unterstützt oder unterschrieben oder vielleicht selbst vollbracht haben, dass die jetzt die neuen Leute für eine demokratische Bundeswehr waren. Das kann doch nicht wahr sein. Kuckuck kauft sich bitte sehr eines Tages Schießgewehr, weil ein Mexikaner das macht so großen Spaß. Hans A. Nickels Pardon und seine Autoren schossen in Wort und Ton gegen sämtliche Repräsentanten des Staates. Auch und gern gegen Heinrich Lübke, den ein wenig glücklos agierenden Bundespräsidenten. Ihm widmeten sie eine Spottschallplatte, die Lübkes beste Patzer präsentierte. Wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in Helmstedt spreche, unser Staatsoberhaupt Heinrich Lübke hat die Möglichkeit, viel zu reisen, zu vielen Menschen zu sprechen, rote Teppiche zu beschreiten und Blumensträuße aus Kinderhand entgegenzunehmen. Aber er ist auch gerade in der letzten Zeit zur Zielscheibe bitterer Angriffe geworden. Der höchste Mann im Staat muss Verfolgungen, Spott und Hohn erdulden. Die Rückreise war sehr anstrengend. Wir flogen 19.30 Uhr gestern Abend ab und waren 9.30 Uhr hier. Das würde bedeuten, dass wir also 5 Stunden länger unterwegs waren, als notwendig war. Denn diese 5 Stunden ist eben die Umdrehung der Erde. Es wächst das Brot uns nicht von allein. Und auf den Feldern reift uns kein Krug voll Wein. Beim Eulenspiegel übte man sich zu dieser Zeit, wenn auch etwas verhalten, in Demokratie. Am Anfang, als ich hinkam, war die Demokratie noch so weit entwickelt in dieser Redaktion, dass sämtliche Mitarbeiter montags um den Tisch rum saßen und dann gingen die Ideenskizzen erstmal rum für Zeichnungen. Und dann gab es ein Kreuzelsystem, da haben wir Kreuzchen dran gemacht, welche wir gut fanden. Und dann konnte es passieren, dass 15 Kreuzchen auf einer Zeichnung waren, die der Chefredakteur nicht drucken wollte. Und nun haben wir schadenfroh geguckt, was macht er denn nun und welchen Trick hat er denn nun jetzt. Wir waren ja auf Du und Du, das war ja nur kein Fremdling für uns. Und er hat das natürlich dann auch mit Augenzwinkern uns beibringen müssen. Und dann haben wir uns halt irgendwie den Umweg überlegt, wie wir da drum rumkommen. Und diese ewige Angst, es könnte also, wie sagt, die DDR zusammenbrechen, wenn mal irgendeine Kuriosität auch nur benannt würde. Lächerlich. Er hat wirklich bei manchen Formulierungen gesagt, das kostet mich hier diesen Stuhl. Willst du das? Wer weiß, was du dann kriegst. Und das wollte ich natürlich nie. Und so, ja, habe ich ihm Angebote gemacht. Und wenn ihn das alles auch nicht überzeugt, hat er mir Angebote gemacht. Und wir haben uns immer irgendwie einigen können. Von den jeweiligen Chefredakteuren, die quasi das Scharnier zum Regime bildeten, wurde erwartet, dass sie sich als Dompteure einer aufmüpfigen Redaktion durchzusetzen hatten. Also er hatte mal eine Aussage gemacht bei einer Redaktionssitzung und da hatte ich 3 Ideen gemacht und er guckt sich an und er sagt, ja, die ist gut, die ist besser und die ist zu gut. Barbara Henniger kam als Autodidaktin zum Eulenspiegel. Es hieß ja immer, die DDR-Karikatur ist belanglos, weil sie ja nicht scharf sein kann. Und in einer Diktatur kann man keine Satire machen, was natürlich ein ganz großer Irrglauben ist. Gerade diktatorische Systeme schreien nach Satire. Man muss eben bloß den Weg finden, die irgendwie zu Papier zu bringen. Das war eben die Kunst. Geh doch mal ins Kino. Tut ein Defalust wie gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Offizielle Aufgaben des Eulenspiegels: Schleudern des Federhandschuhs gegen den Imperialismus im Ausland und Bekämpfung des Schlendrians in heimischer Produktion und in der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen. Beispiel. Bei Schwarzenbach klingelt's. Der Klempner steht vor der Tür. Oh, ruft Herr Schwarzenbach erfreut. Ich sehe, Sie haben schon das Werkzeug mit. Tatsächlich, wundert sich der Klempner, wie zerstreut ich doch in letzter Zeit bin. Ach, zündest du meine Schlampe an? Danke. Klingt für Männerhände viel zu schick. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen. Sie hörten den Autor dieser Sendung mit einem Gedicht von Robert Gamhardt. Komm nach Haus, nimm dir Zeit, sieh doch alles mal ganz anders. Frag nicht viel, ruh dich aus. Freu dich auf die Tasse Tee. Auch bei Pardon sah man zu dieser Zeit einen politischen Auftrag. Beliebt war die Zeitschrift, weil sie nicht nur komische Geschichten zu Papier brachte, sondern ihre Schreiber auch eine deutliche systemoppositionelle Ambition besaßen. Kampf dem Establishment. Noch vor den 68er-Studenten gingen die Pardonisten als eine Art Spaßguerilla auf die Straße. Aktionskunst mit politischem Anspruch. Drei Hauptfeinde galt es mit den Waffen der Satire zu treffen: das Militär, die katholische Kirche und... Bild gehörte natürlich dann dazu, weil Bild, das ist ja wirklich eine scheußliche Geschichte gewesen. Wir haben mal ein Exemplar von Bild mal untersucht, ob die Dinge, die da geschildert werden, von Leuten, die angeblich das und das erlebt haben und so mies dargestellt wurden, ob das überhaupt stimmt. Da steht ja dann immer angeblich, wie der heißt und wo der gewohnt hat oder sonst was. Und da sind die Unterredakteure hingefahren und haben den kennengelernt und haben gefragt, wie das war das damals so? Nee, das war ganz anders. Das hat Bild einfach so gebracht und hat uns gar nicht gefragt und so weiter und so fort. Es entstand eine getürkte Bild-Sonderausgabe unter der Titelschlagzeile Pardons großer Freizeitknüller. Finden Sie doch mal eine wahre Geschichte in der Bild. Oh, oh, oh, das ist mein Glück. Wann kommt mein Mustafa endlich zurück? Diese Türken haben Pfeffer im Blut. Darum wirken sie auf uns, sie schwellen der Glut. Der Mustafa aus Ankara, das ist ein toller Mann. Wenn er mir in die Augen blickt, verbrennt mein Herz da. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir uns alle in Bild-Zeitungsverkäufer-Uniform. Und da haben wir uns genauso eingekleidet wie die Bild-Zeitungsverkäufer und sind so mit drei Autos nach Berlin gedüst und sind da aufgetaucht vor dem Hauptquartier von Springer. Und die Leute, die uns da reinlassen sollten, die waren so verwirrt, dass sie gedacht haben, naja, das sind Springers Verkaufsleute und die wollen vielleicht der obersten Heeresleitung irgendeinen Bericht erstatten oder so etwas. Und da sind wir alle durch die ganzen Gänge von der Bild-Zeitung bis rauf, sind wir bis ins Vorzimmer von der Chefredaktion gefahren und haben dort alles ausgelegt. Ja, ganz toll. Toll, toll, toll. Eine andere Anti-Bild-Aktion der pardonistischen Befreiungsfront ereignete sich an der italienischen Adriaküste. Als Bild-Zeitungsverkäufer getarnte Pardon-Redakteure verteilten an deutsche Touristen eine Sonderausgabe mit der fetten Überschrift: Die Mauer ist weg. Es kam zu einer spontanen Rückreisewelle. Widerlich und ekelhaft, was Sie da gemacht haben. Das ist ja ganz, ganz widerlich. Hallo, ich wollte nur sagen, die Grenze der Satire ist weit überschritten. Von der Bild-Zeitung? Bild-Zeitung, jawohl. Von der Bild-Zeitung? Jawohl. Okay, vielen Dank. Die Mauer stand jedoch felsenfest. Wie die gefoppten Italien-Rückkehrer feststellen mussten. Die SED regierte weiterhin uneingeschränkt, wenn auch 1971 die oberste Staatsmacht von Lotte Ulbricht auf Margot Honecker übergegangen war. Ja, und wir hatten alle Hoffnungen gesetzt auf den Honecker, schon alleine, weil er nicht so grässliche Sechselt hat. Er hat gar nicht gesechselt, aber er hörte sich auch nicht besser an. Er wirkte sympathischer. Und er machte ja zunächst auch ein paar Sachen, die sympathisch waren. Es wurden plötzlich ein paar Bücher, die vorher aus ich weiß nicht welchen Gründen auf Eis gelegen hatten, die konnten plötzlich gedruckt werden. Und dann peu à peu zeigte sich, wes Geisteskind er war, dass er einfach seinem Posten nicht erwachsen war. Wenn Sie in einem System leben, wo alles reglementiert und kontrolliert ist, dann macht es einem kritischen oder munteren oder aufmüpfigen Geist Freude, die Lücke zu finden und den ein Schnippchen zu schlagen und das durchzubringen. Wenn es mir irgendwie gelungen war, eine kritische Idee so zu verstecken in der Zeichnung, dass sie also als Humorzeichnung durchging, war das doch ein Erfolg. Die Leser haben genau gewusst, was gemeint war. Halt die Uhr einfach an, zähle nicht mehr die Minuten, komm zu mir, ich bin da, wann immer du mich brauchst, du und ich. Ich und du, wir zwei haben viel gemeinsam. Es ist schön, wenn sich zwei gut verstehen. Bei Pardon dagegen verbot sich jegliches Tabu. Im Verlauf der Studentenbewegung erreicht die Auflage Anfang 1969 ihre Höchstmarke von 320.000 Exemplaren. Und das nicht nur wegen ihrer politischen und satirischen Inhalte, sondern getreu dem Slogan: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Freie Sexualität in allen Spielarten und unkontrollierter Zugang zu Verhütungsmitteln, insbesondere der Antibabypille, zwei Forderungen, die Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepublik äußerst populär waren. Schroff gegen außerehelichen Sex und gegen Empfängnisverhütung war vor allem der Papst mit seiner glaubensfesten Kurie. Pardon ging den Papst ebenso schroff an, titulierte ihn als Pillenpaul, besprach ihn als Inkarnation des Rückständigen. Mit nackten Tatsachen verkaufte sich Pardon allerdings erkennbar besser als mit politischer Theorie oder anspruchsvoller Literatur. Und deshalb, so hatte sein Medienwissenschaftler später einmal nachgerechnet, brachte das Magazin auf jeder fünften redaktionellen Seite nackte weibliche Tatsachen. In einem immer wieder gern zitierten Titelblatt warb der Verleger selbst als Frauenarzt verkleidet für die Anti-Baby-Pille. Und da habe ich mir dieses schöne Weib auf die Schulter gesetzt, nackt und so. Und das war ja auch ein Riesenerfolg, ein Riesenerfolg. Schreibe ich hier eigentlich für eine Wix-Vorlage? Soll Redakteur Robert Gernhardt einmal in der Redaktionsrunde gefragt haben. Von einer früheren Pardon-Redakteurin ist indes kein Widerwort bekannt geworden. Alice Schwarzer platzierte ihre Artikel zwischen Bildmaterial, das in ihrer späteren Sichtweise nichts als billige Pornografie gewesen sein konnte. Aber häufig verklärt sich ja die Vergangenheit, insbesondere wenn sie länger zurückliegt. Die Alice Schwarzer zum Beispiel, die wäre auch nicht zu mir als Redakteurin gekommen, wenn das irgendwie ein pornografisches Heft gewesen wäre. Nein, nein. Also die Alice Schwarzer, die liebt mich nach wie vor, weiß der Himmel wieso. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Fatih noch volles Haar. War Moritz bleibt treu, noch kein Star. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, die Welt war jung und Deutschland ein Wort. Und Squash war noch gar kein Sport. Da macht der Urlaub noch richtig Spaß. Und im Fernsehen gab's Wünsch dir was. In den 70er Jahren geriet die Pardon in eine tiefe Sinnkrise. Nickel kritisierte die angeblich zunehmenden Eitelkeiten einiger Autoren. Viele seiner Redakteure klagten, ihr Chef sei zu esoterisch geworden, würde obskuren Sekten folgen und habe als Verleger und Chefredakteur sowieso zu viel Macht und Geld. Er benehme sich wie Michelangelo und sie hätten brav als seine Schüler und Gehilfen zu gehorchen. Die sind immer zu saufen gewesen und die Säufereien, da haben die sich dauernd bestätigt. Da konnte ich nur abschalten, da konnte ich nur sagen, da mache ich einfach nicht mit. Das sind zwei Welten. Einer der Säufer, der später zu Ruhm gekommene Schriftsteller Wilhelm Genazzino, erinnert sich an die Trennung im Hause Pardon so. Wir kamen morgens nicht mehr allzu pünktlich zur Arbeit, wir dehnten die Mittagspause aus, ein Joint machte die Runde, die Stimmung war wieder mal gut. Plötzlich öffnete ein Redakteur die Fenster, er und der eine oder andere Kollege warfen die von uns geschmähten Schmunzelbücher zum Fenster hinaus. Dann traf der Gegenschlag ein. Einer größeren Zahl von Redakteuren, unter ihnen ich selber, wurde gekündigt. 1979 heuerten die wichtigsten Pardon-Autoren auf der Titanic an, darunter der Lyriker Robert Gernhardt, der Literat Eckhard Henscheid oder der Karikaturist und Humordichter F.K. Wächter. Ein schwerer Schlag, von dem sich Pardon nicht mehr erholte. Der Unterschied liegt darin, dass dort die Satire gar nicht die entscheidende Funktion hat, sondern dass da so viel Schweinereien drin sind, so viel Exzess an Pornografie, dass ich niemals diese Dinge ins Heft genommen hätte. Wenn es da immer nur um Pimmel geht und wenn es immer nur ums Ficken geht und wenn es immer nur darum geht, andere Leute also irgendwie in übelste sexuelle Dinge zu verstricken, so ist das also nicht das, was Pardon gewollt hat. Vergleicht man allerdings die in der Zeitungsbranche sogenannte Arsch- und Tittenquote von Pardon und Titanic, so kommt der neutrale Beobachter zu dem Schluss, Pardon hatte erheblich mehr Lustbarkeiten zu bieten. Pardon verstarb ohne seine Star-Autoren quälend lange. Hans A. Nickel begann nach seinem Rückzug vom Verlegerjob ab 1980 ein völlig neues Leben. Fortan nannte er sich wieder Johannes Nickel, ging mit 50 ein zweites Mal an die Uni, promovierte über ein philosophisches Thema und begann sich mit der Kunst der Bildhauerei zu beschäftigen. Als Schöpfer von meisterlichen Skulpturen arbeitet er bis heute in seinem Atelier im hessischen Bad Homburg. Auf der anderen Seite der Mauer hielt die Eulenspiegel-Redaktion weiterhin standhaft die Satirestellung. Der Machtantritt Michail Gorbatschows in der Sowjetunion und die ihn begleitende neue Offenheit fand in der DDR-Publizistik nur bedingt Widerhall. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut, geh in die Sonne, dann wird alles gut. Aber vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, als Reaktion auf die Perestroika in der Sowjetunion, wurde richtig buchstäblich Satire rausgenommen aus dem Blatt und Humor rein. Die Humorredakteure war schon ganz verzweifelt, weil sie immer wieder neue Lücken stopfen musste. Manchmal gelang es auch, durch diese Lücken zu schlüpfen. Doch wenn das Versehen entdeckt wurde, dann kam es vor, dass eine Ausgabe nicht ausgeliefert wurde. So geschehen bei einer Titelblattzeichnung von Manfred Bofinger. Ich erinnere mich an die Sache mit der Bockwurst, mit den vier Zippeln. Das hatte der Bofi gezeichnet. Da gab es mal eine Zeit lang so insgeheime Preiserhöhungen. Der Honecker hat ja nie geduldet, dass bei irgendwelchen Grundnahrungsmitteln die Preise nicht mal um einen Pfennig durfte da was verschoben werden. Und da hatte der Bofi so eine Titelzeichnung gemacht, wie so ein Wurstmaxe mit so einem Dings da steht und an so einer Holzzange eine Bockwurst, die an jedem Ende zwei Zippel hat. Und die dann plötzlich 1,50 kostet oder so, also das Doppelte dessen. Aber da haben sie nur einen Bruchteil der Auflage wieder einfangen können. Die Kioskbesitzer, also in Berlin zum Beispiel, am Alex, die haben gesagt, sie hätten behauptet, es sei schon ausverkauft. Und da hatten sie die Pakete noch sozusagen drunter weggeschoben, damit doch keiner sehen konnte, dass sie die noch hatten. Und die haben sie dann zu erhöhten Preisen verkauft. Hatten sie sich also die vier Zippel da zum Beispiel genommen. Zum Abschluss unserer Kundgebung wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit und Reich und Freiheit. Auf diese Weise konnte es nicht gut gehen mit der DDR. So wie es Pardon vorausgesagt hatte, wenn auch für einen früheren Zeitpunkt, öffnete sich plötzlich die Mauer und eine neue Ära des Eulenspiegels begann. Ich habe Baufacharbeiter erlernt, habe dann bei der Berliner Zeitung gearbeitet und bin dann 91 zum Eulenspiegel gewechselt, wo ich bis 98 gearbeitet habe. Gelernt habe ich Elektriker, dann habe ich Journalistik studiert und dann für 6 Jahre beim DDR-Fernsehen in der Meckersendung Prisma gearbeitet und von dort bin ich zum Eulenspiegel gegangen. Georg Behrendt und André Mielke waren zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung die heftprägenden Redakteure des Eulenspiegels. Sie waren jünger als die Altgedienten und sie waren respektlos gegenüber den alten Kräften in der Redaktion und den neuen Herren im vereinten Vaterland. Nun sitzen beide in einem kleinen Park in Berlin-Kreuzberg im blühenden Westlandschaften und resümieren ihre Jahre in der Humorproduktion. Man wusste, dass man nicht unbedingt den Rücktritt Honeckers fordern sollte. Das war nicht an der Tagesordnung. Aber auch da konnte man einfach durch Fakten auch schon lustig argumentieren. Und ich habe diese Einschränkung als durchaus nicht allzu gravierend empfunden. Man konnte sehr viel subtiler arbeiten, als es heute geht. Mit Begriffen wie Ziegenficker wäre natürlich damals völlig undenkbar gewesen. Damals waren die Leser sehr viel sensibler und haben oft sehr viel niedrigschwellige Reizworte angesprochen, sodass eigentlich die Arbeit für einen Satiriker fast einfacher war, um ein Echo zu erzeugen. Nicht durch die Kopfgeburt am Schreibtisch. In der verdeckten Aktion entsteht die wahre Satire. So die Arbeitsmaxime der beiden Eulenspiegel-Redakteure in der Nachwendezeit. Vor ihren skurrilen Ideen waren nicht mal die im Rampenlicht der Weltpresse stehenden DDR-Bürgerrechtler sicher. Wir hatten damals diesen Bürgerrechtlern, die ja sehr ehrenwerte Motive hatten, aber natürlich mit einer geradezu lächerlichen Eitelkeit auch agierten. Und das fanden wir schon belustigend. Und die wollten wir noch ein bisschen fördern und herauskitzeln. Und hatten die also gesagt, dass sie in ein Wendemuseum, wo die Köpfe der Wende geehrt werden sollten, kommen. Und dazu waren eben Gipsabdrücke nötig. Und das war eine sehr aufwendige Prozedur. Wir hatten damals einen Bildhauer gewonnen. Der hat dann, wie man es letztlich für eine Totenmaske machen würde, also die eingecremt und mit Binden versehen, mit Mullbinden und dann halt diese Gipsabdrücke gemacht und die konnten nur noch durch irgendwelche Plastikschläuche atmen, die da in der Nase steckten. Und das war schon eine sehr anstrengende Prozedur für die Betroffenen und die waren uns auch relativ ausgeliefert und hatten ein so grenzenloses Vertrauen auch zu uns. Das war ja geradezu rührend. Es war ja die Zeit, in der bestimmte Leute, weiß ich nicht, Lutz Rathenow oder auch Rainer Eppelmann, doch auch ständig ihre eigene Bedeutung für den Gang der Dinge erzählt wurde und sie haben das auch, glaube ich, weitestgehend geglaubt und insofern war dann auch kein Problem, ihnen zu sagen, dass sie für die Ewigkeit konserviert werden. Ihre Charakterköpfe in Gips tauchten auch Sabine Bergmann-Pohl, Konrad Weiß und Gunter Emmerlich. Das war ja auch eigentlich keine wirklich bösartige Sache. Das war ja einfach Leute bei ihrer Eitelkeit gepackt und ein bisschen vorgeführt, aber nicht wirklich schlimm, dass das irgendwie jetzt als entwürdigend oder so weiter und so fort, diese Diskussion, die wir heute haben, der gab es nicht. Aber für uns war es streckenweise auch schon recht hart, wirklich bei der ganzen Aktion wirklich ernst zu bleiben, weil die haben die eigene Bedeutung derartig zelebriert und genossen und dass ja auch kleinste Schmeichler dankbar aufgenommen wurden. Ja, aber es hat auch irgendwie, wie gesagt, Spaß gemacht, wie reibungslos das alles funktioniert hat mit den Herren und einer Dame. Nur Freier Klier und Lothar de Maizière rochen offenbar den Braten und blieben der musealen Huldigung fern. Wir hatten auch Friedrich Schorler mal angefragt, aber er war ein bisschen zögerlich und hat dann später in einem Interview gesagt, er würde mir am liebsten eins auf die Fresse hauen. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer lasst man platt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Den Käfer latscht man Blatt. Mit der verkauften Auflage ging es trotz der hochgelobten Satireaktionen des Duo Mielke Behrendt im Zuge der deutschen Wiedervereinigung rapide bergab. Und dies, so André Mielke, hatte absolut nichts mit der Westkonkurrenz zu tun, sondern mit der traditionellen Ausrichtung des Blattes. Es gab zwar eine 500.000 Leser in der DDR, aber... So viel Fans kann Satire eigentlich nicht haben, wenn es wirklich richtige Satire ist. Also das zeigt schon, dass das ein gemischt Warenladen war, der auch viel Humor hatte, auch gewissermaßen populistisch war in dem Sinne, als dass er natürlich die Leute da abgeholt hat bei ihren täglichen Bedrängnissen mit der Deutschen Post oder mit der Reichsbahn oder mit dem Angebot an irgendwelchen Konsumgütern. Und das hat sich nach der Wende dann natürlich, indem man dann versuchte, das zu einer richtigen Satirezeitung zu machen, hat sich gleichzeitig das mit den 500.000 etwas reduziert. Also das hat sich dann auf die Anhängerschaft, sagen wir mal, einer Satirezeitung normalisiert, würde ich auch sagen. Auflagenschwund konnte auch ein vielversprechender Westpraktikant nicht begegnen. Martin Sonneborn, später Vorsitzender der Partei Die Partei. Ich hatte mich gerade bei Titanic beworben um ein Praktikum. Und die hat mir eine sehr lustige, bösartige Absage geschickt. Und ja, ich war dann eh in Berlin und dann bin ich mal beim Eulenspiegel vorbeigegangen, habe mich da vorgestellt, habe gefragt, ob ich ein Praktikum machen kann. Jürgen Nowak, damals Chefredakteur, der wusste nicht, was ein Praktikum ist. Ich wusste nicht, was ein Praktikum ist. Ich war ein junger Student. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das mache. Und dann bin ich 3 Monate, glaube ich, morgens oder so um 10 rum zum Eulenspiegel gegangen, in dieses alte Hochhaus da im weiten Osten Berlins, in dem das Neue Deutschland damals noch saß. Und das war natürlich alles hochskurril. Der hat gute Arbeit gemacht. Der hat schon da, war schon sehr stilsicher von Anfang an, hat sehr lustige Sachen auch geschrieben. Und wir haben ja von Anfang auch sehr schöne Aktionen zusammen gemacht auf dem Eulenspiegel. Es gab diese unselige Konstruktion, dass die beiden Dümmsten sich das Blatt unter den Nagel gerissen haben und dann, weil sie als erster einen Westanwalt engagiert hatten, der ihnen erklärt, wie man so etwas tut. Und dann in Personalunion Herausgeber, Chefredakteure und Eigentümer dieses Blattes waren. Insofern sind dann auch sämtliche guten Leute da weggegangen. Also die sind ja alle irgendwo anders gelandet, nämlich alle bei Titanic zum Schluss. Der aktuelle Chefredakteur des Eulenspiegels, Matthias Wedel, bleibt in dieser Sendung stumm, schickt aber als Ablehnung für unsere Interviewanfrage eine E-Mail. Die Sendung, die Sie planen, kann ich quasi schon singen. Jährlich erscheint wenigstens eine Titanic-Eulenspiegel-Gegenüberstellung, aus der man lernen kann, dass der pointenfreie Humor der Titanic der eigentlich schöne ist und der Eulenspiegel von moribunden SED-Altkadern gelesen wird. Das wissen inzwischen doch alle. Dennoch, gutes Gelingen. Weitaus entspannter blickt der ehemalige Chefredakteur der Titanic, Thomas Xeller, auf sein Amt. Es wollte kein anderer und ich, wie gesagt, brauchte das Geld und habe dann, so wurde ich Chefredakteur. Ich habe überhaupt kein Selbstverständnis als Chefredakteur gehabt. Ich bin einfach jeden Morgen dahin gegangen und das Verhältnis zu den Kollegen blieb auch genauso, wie das war. Ich habe mich ja nicht als heftprägender Umstürzler empfunden, sondern ich wollte alles so weiterlaufen lassen, wie es lief, als es auch gut lief vorher. Und ich glaube, ich bin gar nicht groß aufgefallen. Wahrscheinlich wissen noch heute viele Redakteure nicht, dass ich damals Chefredakteur war. Nicht jede Ausgabe der Titanic und des Eulenspiegels hat das Zeug, als Speerspitze der Aufklärung zu glänzen. Nicht jeder Witz zündet, nicht jede Pointe geht auf. Manche Artikel und Fotos sind schlecht und geschmacklos. Andere sind vorurteilsbeladen oder einfach arrogant. Aber auch mindere ästhetische Qualität oder Anflüge politischer Blödheit dürfen nicht dazu führen, der Satire ihre Legitimität abzusprechen, befand jedenfalls Kurt Tucholsky. Die Satire muss übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird. Dem wird Martin Sonneborn uneingeschränkt zustimmen. 5 Jahre stand er an der Spitze der Titanic-Redaktion. Seine Ära war bestimmt durch eine Arbeitsweise, die stark durch die alte Aktionskunstsatire der alten Pardon inspiriert war. Ich erinnere mich an lustige Telefonaktionen, in denen wir zum 10. Jahrestag der deutschen Einheit, als klar war, dass das ganze Land besinnungslos feiern würde, habe ich überlegt, wie man dem etwas entgegensetzen kann und habe dann im Osten angerufen bei repräsentativ wahllos herausgegriffenen, im Telefonbuch befindlichen Sachsen und habe einfach mal im Namen der GEZ die Fernsehgebühren nachverlangt, die von 1970 bis 1989 angefallen sind. Die haben ja alle Westfernsehen geguckt, aber nie dafür bezahlt. Da bin ich auf interessante Formen der Beschimpfung und des Protests gestoßen, die man natürlich schön abdrucken konnte. Doch als eine der wirkungsvollsten Aktionen wird Sonneborns Engagement für den deutschen Sport in die Satiregeschichte eingehen. And the winner is Deutschland. Wird mit euch sein. Nein, ihr spielt nicht allein. Ja, der Fußball ist und wie die Welt. Überall rollt der Ball. Martin Sonneborn ist ein großer Freund des Fußballs. Deshalb verschickte er kurz vor der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 auf Englisch ein freundliches Fax an die wahlberechtigten FIFA-Mitglieder. In dem Schreiben wurde ihnen eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt, wenn sie für Deutschland als Austragungsort stimmen würden. Let me come straight to the point. In appreciation of your support, we would like to offer you a small gift for your vote in favor of Germany. A fine basket with specialities from the Black Forest. Ich habe einen Geschenkkorb angeboten mit ein paar guten Schwarzwälder Schinkenteilen, mit ein paar verdammt guten Würsten. Das verdammt gute Würste war damals in diesem Bestechungsfax fett gedruckt. Und ich dachte, das ist was Handfestes und die Leute wirkten derart korrupt auf ihren Bildern in der Bild-Zeitung, dass ich mir da Chancen versprach und das hat dann auch geklappt. Unter den FIFA-Funktionären befand sich auch der Neuseeländer Charles Dempsey, der sich in Aussicht auf Schinken und Kuckucksuhr entgegen den Anweisungen seines Heimatverbands der Stimme enthielt. So wurde Deutschland in der finalen Auszählung mit 12-11 Stimmen gegen Südafrika als Austragungsort für die Fußball-WM 2006 gewählt. Dank Martin Sonneborns uneigennützigem, korruptivem Einsatzes. Doch das Lob blieb aus. Franz Beckenbauer und die Bild-Zeitung tobten und schäumten und riefen zur Treibjagd auf den Faxfälscher. Die haben schon verstanden, dass das ein Angriff auf die deutsche Bewerbung und die Sitten oder Unsitten bei der Vergabe von FIFA-Turnieren war und haben dann dazu aufgerufen, uns mal die Meinung zu sagen, haben unsere Telefonnummer, die Redaktionsnummer veröffentlicht und dann klingelten für die nächsten 9 Stunden sämtliche Telefone, die wir haben. Titanic? Ihr seid doch krank im Kopf. Sind Sie Arzt? Sie sind ein Dreckschwein, Sie Sau, Sie werden noch von mir hören. Ende. Ja, also ich muss sagen, das geht ja unter keine Kuhhaut. Das geht unter keine Kuhhaut, wirklich nicht. Heißt es nicht auf keine Kuhhaut? Warum? Sind da eigentlich normale Menschen in Ihrer Redaktion? Aber Sie sind wahrscheinlich immer noch ein Wessi, arroganter Wessi. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Und das war für uns natürlich interessant, weil wir bei Telefonaktionen sehr oft mit hohem Einsatz, mit Telefongebühren und mit eigenen Anrufen versuchen, geeignete Leute ans Telefon zu bekommen. Und hier hat uns die Bild-Zeitung freiwillig und auf deren Kosten ihre besten Leser eigentlich ausgeliefert und sie bei uns anrufen und schimpfen lassen. Und ich habe das aus Versehen mitgeschnitten, aus Versehen, weil es hoch verboten ist, Telefongespräche mitzuschneiden eigentlich. Und habe dann auch aus Versehen eine schöne CD daraus gemacht, wo einfach 20 Minuten konzentrierte Beschimpfung oder Dialoge mit schimpfenden Bild-Zeitungslesern nachzuhören sind. Das war, glaube ich, die erfolgreichste Abo-Prämie, die Titanic je hatte. Und die FIFA hat insofern reagiert, dass sie mir einen Anwalt auf den Hals geschickt hat. Also ein Anwalt von Franz Beckenbauer und vom Deutschen Fußballbund, glaube ich, bezahlt. Kam dann, wir trafen uns in einem extrem teuren Hotel in Stuttgart, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und dann stand für einen kurzen Moment die Schadensersatzklagesumme von 600 Millionen D-Mark im Raum damals. Hätte also mein Gehalt als Chefredakteur bei Titanic bei weitem überstiegen. Und der Anwalt bot mir dann aber einen Ausweg. Er hatte ein Schriftstück vorbereitet, das ich unterzeichnen sollte, um diesen Prozess herumzukommen. Und in diesem Schriftstück sollte ich mich verpflichten, ich kann das noch wörtlich zitieren, Zeit meines Lebens nicht mehr Einfluss zu nehmen auf die Vergabe von FIFA-Turnieren durch das Versenden von Bestechungsfaxen. Dann ist der Anwalt schnell verschwunden und ich durfte seinen Tee bezahlen. Das war, glaube ich, die zweitgrößte Ausgabe in diesem ganzen Unterfangen, weil es halt ein sehr teures Hotel war. Wie damals Pardon mit der Vorhersehung der Maueröffnung, war die Titanic mit ihrer Offenlegung der Bestechungsversuche der Zeit weit voraus. Die einstige Lichtgestalt Franz Beckenbauer hat mittlerweile gewaltig an Strahlkraft verloren. Die Karrieren von Sepp Blatter, Wolfgang Niersbach und Michel Platini endeten frühzeitig und desaströs. Da sage noch jemand, Satire sei wirkungslos. Schlecht zu sprechen ist die Titanic auch auf das Münchener Nachrichtenmagazin Focus. Man wollte unbezahlte Werbung für das Münchener Faktenmagazin machen und stieß auf Undankbarkeit. Titanic änderte den Fokus-Werbespruch. Fakten, Fakten, Fakten, immer an die Leser denken. Nur leicht. Ganz leicht. Und nicht mehr an die Leser denken. Dann hat Marquardt uns auf 100.000 D-Mark verklagt. Das sind dann mit Gerichtskosten gleich immer wirklich existenzielle Summen für ein kleines Satiremagazin. Es gibt ja auch die Forderung der Titanic-Gründer, die Grenzen der Satire monatlich neu auszuloten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, Ich sage immer, es gibt keine Grenzen der Satire. Man muss halt am Einzelfall immer abwägen, was man tut und was nicht. Und eine grundsätzliche, zumal von vornherein, Entscheidung kann man da eigentlich nicht treffen. Bekämpfst du so vermessen den Feind? Das rächt sich schwer. Erst hat der Hieb gesessen, dann sitzt der Redakteur. Seit 1945 bis heute ist in der Bundesrepublik kein einziger Satiriker oder Kabarettist in einer Zelle gelandet. An den Satirezeitschriften Pardon und Titanic haben sich Heerscharen von Anwälten und Richtern aufgerieben. Es gibt Klagen von Politikern ab und zu. Björn Engholm steht als warnendes Beispiel im Raum. Björn Engholms Kopf auf den Körper des toten Uwe Barschel in der Badewanne. Sehr komisch, Herr Engholm, war die Schlagzeile. Und ein kleines gelbes Quietscheentchen, das im Prozess dann von uns als Versöhnungsquietscheentchen ausgegeben wurde. Aber das reichte nicht, war noch einmontiert. Und Björn Engholm hat unfassbarerweise damals ein Schmerzensgeld von 40.000 D-Mark zugesprochen bekommen. Das war damals das höchste Schmerzensgeld in der deutschen Pressegeschichte, das an einen Politiker gegangen war. Und das hat mit Prozesskosten das Heft weit über 220.000 D-Mark gekostet. In den 80er Jahren, das war fast existenzbedrohend. Darf Satire alles? Aus Titanic-Sicht lassen sich über den Papst prima Witze machen. Ratzinger, der erste Deutsche auf dem Katholikenthron, schickte allenfalls einen Anwalt los, um sich gegen allzu unchristliche Anmache der Titanic zu wehren. Auch über Jesus darf man in Bild und Ton falsch Zeugnis reden, ohne dass die Glaubenskongregation die Schweizer Garde schickt. Nur über das geistige Führungspersonal der Muslime sind Witze mittlerweile lebensgefährlich. Die Anschläge von Paris haben Menschen aus ganz Europa auf die Straßen gebracht. Ein Plädoyer für Meinungsfreiheit. Grenzen ist da, wo es nicht mehr lustig ist. Also auch über damals die Diskussion über den Mohammed-Karikaturen gab. Die stören mich logischerweise gar nicht, da ich weder christlich noch sonst wo irgendwo konfessionell gebunden bin. Ich würde so ein ganz bisschen natürlich auch die Haltung der Moslems dazu, zu diesem Abbildungsverbot respektieren. Wenn es trotzdem lustig ist, würde es mir auch nicht stören, das zu übertreten. Aber wenn es nicht lustig ist, dann sollte man es halt nicht machen. Und es gab leider sehr, sehr viele, auch in dem Charlie Hebdo. Tragischerweise waren leider auch viele, fand ich, die überhaupt nicht lustig waren. Die hätte man sich schenken können, die anderen nicht. Mit den Mohammed-Karikaturen, das habe ich alles nicht mehr richtig verstehen können. Was ist denn überhaupt für ein Bedürfnis da? Ich hätte doch nie das Bedürfnis, Mohammed zu karikieren. Da gibt es doch so wunderbare andere Angriffspunkte, also auch für die böse Satire. Da warte ich jetzt auf den Psychoanalytiker, der das vielleicht mir mal erklären kann. Wenn der Titanic gute Witze einfallen zu anderen Religionen als im Christentum, dann macht sie auch da schöne Witze. Es gab mal sehr, sehr schöne Originalfotos von Mohammed und Allah. Ich glaube, die weltweit einzigen, die nach dem Abdruck dieser dänischen Karikaturen dann auch gezeigt wurden. Es waren da sogar wirklich private Fotos von Mohammed und Allah, ein bisschen altfarbig halt und so. Der war 500 Jahre alt oder 600, wie er seiner Frau ein Glas Schweinsbraten mitbringt und so. Also diese Dokumente haben wir finden können und auch veröffentlicht. Da gab es auch keine Proteste der Muslime. Ich glaube, die waren froh, dich auch mal zu sehen, die beiden. Wenn der Teekessel singt und der Galt die Fix duftet, hat man's gut, dann hat man's gut. Wenn der Ernstfall Satire. Satire-Magazine im Crashtest. Pardon, Titanic, Eulenspiegel. Feature von Rainer Link. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprach Chris Pichler. Schnitt Hans-Peter Runert.